1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, 1 Uhr nachts. Das ist unsere Zeit. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute wie immer donnerstags eine freie und offene Themennacht. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, der muss hier diese Nummer wählen. 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Aische. Hallo Aische. Ja, hallo. Du bist 24 Jahre alt. Ja, genau. Weswegen rufst du an? Ich rufe über Probleme an, die ich in der letzten Zeit so erlebt habe, dass ich noch kaum weiß, weswegen ich das alles mache. Weswegen ich mir das alles zumute. Um was geht es denn da konkret? Was mutest du dir denn zu? Also ganz vieles. Erstmal das Alleine-Leben. Du lebst also alleine? Ja, ich wohne seit einem Jahr alleine. Ich bin von zu Hause weggegangen, weil familiäre Probleme zustande gekommen sind. Ja. Ich war in einem Frauenhaus. Warum warst du in einem Frauenhaus? Weil es halt nicht mehr so geklappt hat. Also du hattest einen Partner, du warst verheiratet oder warst mit einem Mann zusammengelebt? Nee, ich hatte einen normalen Freund, also der jetzt auch immer noch da ist. Und warum warst du im Frauenhaus? Weil die Sachen sich alles so hochgesteigert haben, wo ich gesagt habe, ich könnte kotzen. Es waren Beschimpfungen, es waren... Wer hat dir denn da üble Sachen angetan? Es war einerseits meine Familie und andererseits dieses Privatleben der Freund. Aber mit dem bist du jetzt nicht mehr zusammen? Doch, leider. Aber du wohnst alleine? Ja. Bist du mit ihm immer noch zusammen? Ja. Was hat der Freund gemacht? Also Beschimpfungen, erstens misshandelt. Misshandelt? Ja. Also er ist wirklich handgreiflich geworden? Genau. Und hat dich geschlagen? Ja, mich beschimpft mit Wörtern, die man nie zu seiner Freundin sagen würde. Er sagt, dass er mich liebt. Andererseits drückt er mich so in den Untergrund. Hm. Ich verstehe das alles nicht. Wofür? Weswegen? Er trinkt zu viel. Er ist alkoholabhängig. Wie lange bist du denn mit diesem Mann schon zusammen? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Hat er dich oft geschlagen schon? Ja, sehr oft. Hat er dich so geschlagen, dass du regelrecht verletzt warst? Ja. Warst du im Krankenhaus? Ja. Weswegen warst du konkret im Krankenhaus? Wie hat er dich verletzt? Er hat mich so geschlagen, dass ich in Ohnmacht gefallen bin, dass ich dann mit dem Kopf irgendwo hingestoßen bin, dass ich bewusstlos gewesen bin. Hm. Wer hat denn dann da den Krankenwagen alarmiert? Das waren die Nachbarn. Ja. Hattest du Knochenbrüche auch? Nein, außer an der Nase. Hm. Was hast du im Krankenhaus gesagt? Ich habe nie wirklich gesagt, dass ich geschlagen worden bin. Ich habe gesagt, es war halt in einem Streit, er hat so überreagiert und dass es ihm jetzt leid tut. Und also du hast ihn ein wenig geschützt im Krankenhaus? Ja, immer wieder. Du hast gesagt, er hat auch ganz, oder er sagt ganz schlimme Worte zu dir. Ja. Sage mir nur mal eins, damit ich mir ein Bild machen kann. Du musst nicht viele sagen, nur eins, was dich sehr verletzt hat. Was mich sehr verletzt hat, dass er mir nicht vertraut und dass er mich als eine Hure bezeichnet. Hm. Wie lange warst du im Frauenhaus, Aische? Das waren 6 Monate. Und du sagtest gerade, dass du auch wegen deiner Familie so Probleme hattest und auch wegen der Familie weggegangen bist. Ja. Was hat denn die Familie mit dir gemacht? Also, Ich habe versucht, immer meinen Eltern alles recht zu machen. Mhm. Immer alles so richtig zu tun, dass die halt nicht traurig werden. Vor allem meine Mutter nicht. Meine Eltern sind geschieden. Ja. Und meine Mutter hat viel durchgemacht. Sie hat viel erlebt. Und ich wollte immer zur Seite stehen. Mhm. Ich wollte ihr immer helfen und immer bei ihr sein. Doch irgendwann kam der Zeitpunkt, sie war nicht mehr bei mir. Sie hat geheiratet und für einen fremden Mann, also denjenigen, den sie geheiratet hat, der ist jünger als sie. Ja. Hat dir dieser Mann auch ein Leid angetan? Ja, er war der Grund, weshalb meine Mutter mich von zu Hause rausgeschmissen hat. Ach so. Also, eine schlimme Situation, dass deine eigene Mutter, die du eigentlich liebst, dich von zu Hause rausgeschmissen hat wegen dieses neuen Mannes. Ja. Also, dann warst du im Frauenhaus und jetzt bist du wieder draußen aus dem Frauenhaus und hast eine eigene Wohnung, bist aber immer noch mit diesem Mann, der dir so viel angetan hat, zusammen. Warum? Ich weiß nicht mehr. Ich kann es selbst nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt tatsächlich Liebe ist, Angst ist oder weil ich keine andere Wahl mehr habe. Wie kommt es denn, dass du nicht, nachdem du dann aus dem Frauenhaus rausgekommen bist, wieder zu ihm gezogen bist? Er sagt immer jedes Mal, dass er das alles bereut und dass er sich ändern wird. Und irgendwie will ich ihm auch helfen. Will er denn, dass ihr wieder zusammenzieht? Ja. Ja. Also er hat jetzt eine eigene Wohnung und du hast eine eigene Wohnung. Ich habe eine eigene Wohnung, der wohnt bei seiner Familie. Wie oft kommt er zu dir? Vielleicht einmal die Woche. Einmal die Woche? Ja. Hm. Aber er bestimmt so über mein Leben, dass ich nicht mal telefonieren darf. Dass ich nicht mal raus darf. Ach, du bist dann in deiner Wohnung die ganze Woche und darfst die Wohnung nicht verlassen? Ja. Weil er das so bestimmt? Ja. Du darfst dich nicht mit Freundinnen treffen, du kannst nicht mal einkaufen gehen, gar nichts? Nein. Du bist wie eine Gefangene in deiner eigenen Wohnung? Ja, genau. Überwacht er dein Telefon auch? Ja. Dann aber das ist jetzt ein anderes Telefon, wovon wir jetzt sprechen. Ich verstehe. Also... Von was das bringt mich dazu, dass ich halt Sachen tue, eigentlich, die ich gar nicht tun machen muss. Ich kann mit dem, eigentlich sollte ich, oder es wäre nun mal, wenn ich ihm das sagen würde. Verstehen Sie? Du sagst, er zwingt dich zu Sachen, die du eigentlich nicht machen würdest. Ja. Was sind das für Sachen? Sag mir mal ein Beispiel. Zum Beispiel ein zweites Handy, was er nicht weiß. Mhm. Oder heimlich mal zu einer Freundin gehen. Und anstatt zur Arbeit zu gehen, dass ich dann einen Tag krank bin. Verstehen Sie? Aber du gehst nicht zur Arbeit. Doch, ich arbeite. Doch, du hast auch eine Arbeit, aber musst von der Arbeit dann direkt wieder nach Hause gehen und musst zu Hause bleiben. Genau. So möchte er das. Ja, und weil der mich jedes Mal kontrolliert. Der ruft jede Minute an. Wie lange bist du jetzt aus dem Frauenhaus wieder raus? Seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Und das geht jetzt seit einem Jahr so, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Und du bist sehr unglücklich. Ja. Das kann ich verstehen. Warum hast du, nachdem du im Frauenhaus gewesen warst, nicht mit diesem Mann radikal gebrochen? Das weiß ich nicht. Du hast gerade gesagt, du weißt es nicht, ob es Liebe ist oder... Oder Abhängigkeit oder vielleicht, weil du nicht weißt, was du sonst tun sollst. Ja, oder ob es Angst ist. Oder ob es Angst ist. Was würde denn passieren, wenn du jetzt zu ihm sagen würdest, pass mal auf, ich möchte überhaupt nicht mehr mit dir einen Kontakt haben. Was würde dann passieren? Das habe ich einmal gemacht. Er ist in die Wohnung eingebrochen. Hat mir gesagt, ich werde dich so schlachten. Das kennen Sie, Opferfest? Ja. Da wird ein Schaf bei uns geschlachtet. Ja, das kenne ich. Hat er zu mir gesagt, ich würde dich wie ein Schaf hier schlachten, hat er zu mir gesagt. Und ich werde das nicht bereuen. dann ist mir klar, warum du immer noch bei dem bist. Nicht aus Liebe, sondern aus Angst. Ich glaube nicht, dass das aber auch nur ansatzweise etwas mit Liebe noch zu tun hat. Aber ich empfinde was für dich. Du empfindest Gutes für diesen Mann? Ja. Das glaube ich dir nicht. Er nicht trinkt, ist er ein sehr netter Mann. Ja. Ein sehr, sehr netter Mann. Okay, aber er trinkt und er hat all das schon getan mit dir, was er getan hat. Ja. Und das überschattet ja alles Gute, was er vielleicht auch hat. Und er hat sich nicht geändert. Er hat sich ja nicht geändert in all den Jahren. Aber warum komme ich denn nicht weg? Weil du große Angst hast, glaube ich. Und weil auch vielleicht auch eine Abhängigkeit, so eine seelische Abhängigkeit zu diesem Mann entstanden ist in all diesen Jahren. Ja. Weißt du, ich glaube ganz einfach, dass das Zeichen, dass das alles nicht richtig ist, ist die Tatsache, dass du unglücklich bist. Und wie gesagt, einfach vom All. Ja, natürlich. Und so wie du dein Leben beschrieben hast, wäre jeder unglücklich, ich auch. Du lebst wie eine Gefangene. Du musst immer in Angst leben, du kannst nichts tun, was du gerne möchtest. Du bist eine Sklavin dieses Mannes. Ja. Könntest du dir vorstellen, noch einmal in ein Frauenhaus zu gehen? Ich möchte nicht mehr. Mhm. Das war für mich eine echt schlechte Zeit gewesen. Eine was für eine Zeit? Das war eine sehr, sehr schlechte Zeit gewesen. Mhm. Ich war sogar in einer geschlossenen Klinik. Welche Hoffnung hast du? Ich habe keine Hoffnung. Ich habe keine Ziele. Ich habe keine Wünsche, keine Träume mehr. Ich lasse alles einfach nur noch auf mich zukommen. Auch wenn ich weiß, dass es irgendwann der Tod sein wird. Der Tod nicht, weil ich sterben muss, weil es mir so beschrieben worden ist, weil das der liebe Gott so will, sondern nein. Entweder... Weil dir nichts anderes übrig bleibt. Genau. Entweder tue ich das irgendwann selber. Mhm. Oder... Oder er. Mhm. Aisha, das ist ganz traurig, was du mir erzählst. Und ganz schlimm, finde ich. Und ich bin hin und her gerissen zwischen Mitleid mit deiner Situation und Zorn überhaupt auf die ganze Lage. Dass eine junge Frau, die nett ist, die selbstbewusst ist, die einen Beruf hat, so in die Enge getrieben wird und man ihr Leben raubt. Man raubt dir dein Leben. Das finde ich ganz schlimm. Ja. Und das möchte ich allerdings nicht hier in der Öffentlichkeit machen, um auch dich zu schützen. Ich möchte, dass wir doch gemeinsam, das heißt im Hintergrund, über die ein oder andere Strategie nachdenken, wie du vielleicht doch einen Ausweg finden könntest. Ja. Ich möchte sehr auch nochmal an deinen Mut appellieren, das nochmal zu bedenken. Ich kann nicht akzeptieren, dass eine 24-jährige junge Frau sagt, letztendlich werde ich mir irgendwann das Leben nehmen oder er bringt mich um. So darf es nicht sein. Und ich würde dir so von Herzen wünschen, dass du irgendwann auch ein schönes Leben hast, wo du Freude hast und Hoffnung und vor allen Dingen ein angstloses Leben hast. Ich verstehe diesen Anruf auch als Hilferuf hier. Das ist mir schon völlig klar. Deswegen lass es uns bitte so machen, Aisha, dass wir im Hintergrund in Ruhe und dann ganz persönlich weiterreden. Das heißt, zunächst wird dich meine Psychologin anrufen, die Heide. Ja. Und alles Weitere wird dann da besprochen. Einverstanden? Einverstanden. Ich danke Ihnen. Ich habe jetzt immer du zu dir gesagt, dann kannst du das ja auch zu mir sagen. Danke, Domian. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen und ganz, ganz, ganz viel Kraft, Aisha. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe. Und ich hoffe, ich brauche halt, wie gesagt, jemand muss mir einfach etwas zeigen, ja, genau. Dass ich mich sehe. Ja, ja. Sehr gut ausgedrückt. Sehr gut ausgedrückt. Sehr intelligent. Finde ich gut. Wir werden jetzt unser Bestes tun. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Ich danke. Alles Liebe. Sehr gerne. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Nummer für euch, kostenfrei. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Berti. Berti ist 47. Hallo Berti. Hallo Domian, grüß dich. Ja. Bertchen, was geht's? Mein Thema ist heute dein Thema von gestern. Ich hasse meinen Bruder. Du hast deinen Bruder? Ja. Warum? Er hat versucht, mir meine Frau wegzunehmen. Wann ist das passiert? Das war 2007. 2007. Und was ist genau passiert? Ich muss dazu sagen, ich hatte davor ungefähr 2,5 Jahre mit meinem Bruder keinerlei Kontakt. Ja. Weil ich war wegen der dummen Sache inhaftiert. Was war denn das für eine dumme Sache? Ja, ich hatte wegen meiner Ex-Frau eine Körperverletzung, wozu ich auch gestanden habe. Heute muss ich dazu sagen, ich bin mittlerweile der Patenonkel von ihrem Kind. Wir verstehen uns hervorragend, ist meine beste Freundin geworden. Also du hast die Frau geschlagen? Richtig. Und deshalb hast du im Knast gesessen? Richtig. Das heißt, das muss schon schlimm gewesen sein? Ja, ziemlich. Also ich habe dazu gestanden und sonst wäre ich heute auch nicht der Patenonkel ihres Kindes. Also dazu gestanden heißt, dass du hast es bereut im Nachhinein und hast es... Ich habe mich selber auch angezeigt, weil sie hat es nicht getan. Was ich hast bin du selber zur Polizei gegangen, habe mich selber angezeigt. Was hast du denn, nur kurz zwischengefragt, was hast du denn mit der Frau gemacht? Geschlagen und getreten und bei der Staatsanwaltschaft heißt das dann ja mit festen Schuhen und das ist dann schwere Körperverletzung. Ah ja. Hm. Ja. Und auf jeden Fall nach der Haftentlassung... Also während der Haftentlassung hattest du keinen Kontakt mit dem Bruder? Keinerlei Kontakt. Keinerlei, um das nochmal aufzugreifen. Und vorher, war das vorher okay, das Verhältnis? Ja, wir haben uns sporadisch getroffen, so wie das so ist. Jeder lebt sein Leben, ne? Man trifft sich mal. Ja, aber kein Streit? Kein Streit. Nö. Ist er jünger als du? Nein, er ist älter, ist jetzt 55. Okay. So, jetzt kamst du aus dem Knast raus. So, ja, dann habe ich mit meiner jetzigen Frau mir zusammen eine Wohnung genommen. Mhm. Und dann wurde der Kontakt zu meinem Bruder auch wieder enger. Mhm. Und es war mittlerweile so, der kam jeden Tag zum Kaffee trinken. Wir haben am Wochenende zusammen mal gefeiert, sind auf Partys gegangen. Mhm. Bei der WM waren wir weg gewesen. Mhm. Waren wir in diesem Public Viewing, alles dieses, ne? Ja. So, und dann kam ein so ein Tag, wovon ich allerdings erst nachher erfahren habe. Da haben wir dann zu Hause zusammen eine Party gehabt. Und ich habe im Wohnzimmer auf der Couch geschlafen. Mhm. Und am nächsten Tag fuhr meine Frau zum Einkaufen. Mhm. Und ruft mich dann völlig verstört an und sagt, ich glaube, das Leben macht keinen Sinn mehr. Dein Bruder will alles zerstören. Ich fahre mich tot. Und ich war völlig wie vom Kopf geschlagen. Ich sag, wie, du fährst dich tot? Was ist denn passiert? Mhm. Ja, der hat gesagt, er zerstört unsere Ehe. Er erzählt jetzt alles. Ich sag, was will der denn erzählen? Mhm. Ja, ich hab was mit dem gehabt und ich weiß nicht und ich hab gar keine Ahnung, was der da erzählt. So, und dann habe ich gesagt, jetzt kommst du nach Hause und jetzt reden wir mal, was hier überhaupt los ist. Ja. Und sie sagt, sie hat keine Ahnung. Ja? Aber sie, hat sie denn gesagt, dass sie was mit ihm hatte? Nein, sie hat gesagt, sie hat keine Ahnung, was er da erzählt. Ach so, aber er hat gesagt, er hätte was gehabt mit ihr. Genau. Mhm. Und dann kam es dazu, dass die Tochter von ihr, die ich mittlerweile ja als meine Tochter anerkannt hatte, ja, die zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt war, ja, die kam in die Wohnung rein und sagt zu mir, Papa, ich muss dir was erzählen. Ja. Und ich sag, was ist denn passiert? Ja. Und sagt sie, ja, ihr habt doch gestern gefeiert und die Mama hat am Küchentisch geschlafen und dein Bruder hat die von hinten die ganze Zeit befummelt und die wusste gar nichts davon. Mhm. Ich sag, wie? Also die schlief am Küchentisch? Am Küchentisch, genau. Wir haben beide zusammen in der Küche noch zwei Bier getrunken gehabt und meine Frau ist eingeschlafen. Steht da so eine Couch am Küchentisch, oder? Nein, ich habe im Wohnzimmer auf der Couch geschlafen und mein Bruder und sie saßen in der Küche am Küchentisch. Ja. Und sie war eingeschlafen. Ah ja. So, und er hat sie dann befummelt und alles so von hinten und sie hat das gar nicht mehr mitgekriegt, war so wahrscheinlich ziemlich... Ja, aber die Tochter hat es mitgekriegt, hat es gesehen. Die Tochter hat es aus dem Garten raus, das Küchenfenster gesehen, weil der Garten, das Gartenfenster, also das Küchenfenster geht zum Garten hin raus. Und sie war im Garten gewesen. Was heißt denn genau befummelt? Weißt du das, was da angeblich passiert ist? Das weiß ich nicht so ganz genau. Sie hat nur gesagt, sie hat sie von hinten begrapscht und er hat sie von hinten begrapscht und sie hat es halt nicht mitbekommen, ne? Aber es ist nicht zu geschlechtlichen Handlungen gekommen? Nein. Das nicht? Ja. Nein. Also Rumfummelei. Das auf keinen Fall. Ja. Sie sagt, sie hat nichts davon mitbekommen? Nein. Weil sie so besoffen war? Sie weiß gar nichts davon. Weil sie sehr besoffen war? Richtig. Ja. Zu dem Zeitpunkt muss sie wohl ziemlich voll gewesen sein. Ja. Naja, auf jeden Fall kam das dann so weit, das ist ja richtig eskaliert. Ich habe ihn dann angerufen, er hat mich angerufen erst und ich habe gesagt, weißt du was, für mich bist du gestorben, ich will mit dir nicht mehr reden. Und dann hat er immer wieder angerufen und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, ich sag, weißt du was, du willst meine Ehe zerstören, weil du unglücklich bist, weil du keine Frau hast, weil du geschieden bist, weil du arbeitslos bist, mit deinem Leben nicht mehr zurechtkommst. Hältst du es für möglich, dass das eine Motivation von ihm war? Ja, ja, auf jeden Fall, weil es ging ja so weit, dass auf meinem Geburtstag im Juli hat er, wir haben Erdgeschoss gewohnt, hat er an die Küchen, ans Wohnzimmerfenster von draußen gedonnert und hat gesagt, komm raus, ich will die jetzt haben und ich bring dich um. Das ging so weit, dass meine Kumpels, die bei mir zu Besuch waren auf dem Geburtstag, rausgegangen sind und gesagt haben, der ist völlig durchgedreht, der steht da mit einem Messer. So, daraufhin habe ich dann die Polizei gerufen, die haben ihn abgeholt und haben auch das Messer dann einkassiert gehabt. Ne? Ja. So, dann war meine Frau mit meiner Tochter, also mit ihrer Tochter, die ich anerkannt habe, waren die einkaufen gewesen. Da steht er plötzlich in dem Laden vor denen und sagt, ich habe deine Frau, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen, und deine Tochter, Pünktchen, Pünktchen, auch noch. So, daraufhin habe ich dann natürlich, bin ich durchgedreht, habe ich natürlich bei der Polizei auch Bescheid gesagt, dass der hier meine 16-jährige Tochter da. So, darauf kriege ich dann einen Brief von seinem Rechtsanwalt, dass ich gesagt hätte, er wollte eine Minderjährige, also, ich merke schon, wie schrecklich das sich verfahren hat und hochgeschaukelt hat, die ganze Sache. Wie ist es denn geendet bis heute? Ja, es ist so geendet, ich hatte die ganzen Gespräche aufgenommen auf Handy und habe das seinem Rechtsanwalt mitgeteilt, dass er ja derjenige war, von dem die ganzen Angriffe kamen, er da mit dem Messer vor der Tür stand und dass das ja auch polizeilich festgehalten wurde. Ja. Daraufhin hat der Rechtsanwalt die ganze Klamotte hingelegt und hat mehr oder weniger das Mandat für ihn niedergelegt. Und geendet ist es daran, dass ich mit meiner Frau gesagt habe, weißt du was, wir machen jetzt Nägel mit Köpfe. Wir haben alle unsere Telefonnummern geändert, sind umgezogen in eine Wohnung, haben uns in einer anderen Wohnung, haben beim Einwohnermeldeamt die Adresse sperren lassen, dass die eigentlich an Fremde nicht mehr rausgegeben werden darf. Und seitdem haben wir jetzt, sag ich mal, seit, das ist 1999 gewesen, sind wir umgezogen. Ja. Und seitdem haben wir jetzt mittlerweile Ruhe. Wohnt der denn bei euch in dem Ort oder in der Stadt auch? Der wohnt bei uns in der Stadt, ja. Mann, das ist ja auch eine heftige Geschichte. Wir sehen ihn, ab und zu sehen wir ihn ja auch noch im Vorbeifahren mit dem Wagen. Das ist ja mittlerweile so, wenn er uns vorbeifahren sieht, dann versucht er zu wenden irgendwo, um uns hinterherzufahren, um die Adresse rauszukriegen. Aber wenn du sagst, vor dieser Geschichte war euer Verhältnis relativ gut, nur gerade nicht sehr innig, aber okay, so wie man das... Es war mehr als innig. Wir haben eigentlich alles für den getan in der Zeit, nachdem ich auf der Haft war. Wir haben ja alles für den getan. Okay, danach ja. Ich meinte so davor. Du kennst deinen Bruder ja nun so lange schon, so viele Jahrzehnte. Was geht denn in dem vor? Ist es wirklich der pure Neid, dass es dir jetzt besser geht als ihm? Ja. Das ist es. Das ist der pure Neid. Das ist wirklich so. Weil er kann es nicht begreifen, weil er war auch mal inhaftiert gewesen und ist eigentlich seitdem nie wieder auf die Beine aber gekommen. Das ist ja, dahinter steckt ja schon eine richtig, ich meine, wenn man das vielleicht einmal mal so macht, ist schon schlimm genug. Aber da steckt ja eine richtige kriminelle Energie hinter, was er macht. Ja, das ist es auch. Ich meine, er hat früher seine Ex-Frau, nachdem die sich von ihm getrennt hat, weil er sie geschlagen hat, hat er sie aufgelauert in ihrer ehemaligen, also in ihrer Wohnung, die sie danach hatte, ne, und hat die brutalst zusammengeschlagen. Ja. Die lag monatelang im Krankenhaus. Mein Gott. Und er kann nicht anders. Und deshalb sage ich ganz ehrlich, ich hasse meinen Bruder, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Er ist eigentlich der einzige Mensch, der für mich noch von der Blutlaufbahn zur Familie gehört. Ja. Aber was ist denn, leben eure Eltern noch? Nein, die sind schon lange tot. Das wäre für die nun auch ganz schlimm, wenn die das mitbekommen hätten. Da gehe ich mal von aus, ja. Also für dich ist das Kapitel Bruder abgeschlossen? Bruder ist für mich gestorben, komplett abgeschlossen. Ja. Also kein Thema mehr. Und ich sage ganz ehrlich, wenn er irgendwann mal stirbt, ich gehe nicht zum Grab und ich weine auch keine Tränen hinterher. Absolut nicht. So, das war zu unserem Thema gestern. Ich hasse meinen Bruder bzw. meine Schwester. Noch ein Telefonat nachträglich dazu. Berti, danke für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir und deinen Liebsten zu Hause. Demian, dir auch und alles Gute für deine weitere Werbung. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss. Ciao. Der Berti, 0800 220 5050. Und weiter geht es mit der Ramona, die ist 38. Guten Morgen, Ramona. Hallo. Hallo. Ramona, um was geht's denn bei dir? Ja, ich habe bald einen Gerichtstermin. Heute? Bald. Bald. Warum? Was ist da los? Ja, ich bin vor anderthalb Jahren vergewaltigt worden. Ja. Wo ist das passiert? Bei meinem Ex-Freund. Bei deinem Ex-Freund und er war auch der Täter, ist der Täter? Ja, genau. Magst du mal erzählen, was passiert ist damals? Ja, das ist schon recht schwer. Ich habe mich von ihm getrennt und ja, er hat mich weiterhin belästigt und ich... Wie lange wart ihr denn zusammen gewesen? Ja, wir waren sehr, sehr lange gut befreundet und... Ja, wie lange? Es waren schon so 6 Jahre. Ja. 6, 7 Jahre. Und dann ist daraus eine Beziehung geworden? Ja, aber nur von Mai bis September. Ah ja. Also und schon sehr kurz, weil er einfach zu viele Probleme mit sich hatte und... Du sagst von Mai bis September und die Vergewaltigung hat dann wann stattgefunden? Oktober. Im Oktober? Ja. Er hat die, du hast die von ihm getrennt? Ja. Und das hat er nicht akzeptieren wollen? Nein. Erzähl mal, was er dann gemacht hat. Ja, er hat mich weiter immer wieder angerufen und SMS geschickt, als ob wir eben immer noch zusammen wären. So wie man seiner Freundin eben schreibt. Und warum hast du dich von ihm getrennt? Weil er einfach zu viele Probleme mit sich selber hatte und... Was war denn das? Das passte nicht und er wollte keine Hilfe. Was war denn sein oder ist, war sein Hauptproblem? Er hat mehrere Süchte auch. Ach so. Ja. Also welche Süchte? Spielsucht. Ja. Alkohol auch? Ja. Und noch was? Nein. Nein. Das ist, reicht ja auch schon. Ja. So, jetzt erzähl mal, was dann geschehen ist an diesem Tag. Ja, ich war arbeiten und hat da was eingekauft, wo ich am Arbeiten war und hatte gefragt, ob ich zum Essen käme. Ja, und habe ich ja gesagt und dachte, wenn ich ihm dann nochmal versuche klarzumachen, dass wir erstmal uns nicht mehr sehen und dass wir dann irgendwann mal wieder vernünftig miteinander umgehen können und dann bist und du eine Freundschaft raus werden könnte. So wie wir waren ja vorher, wir waren ja vorher gute Freunde. Genau, und, ja. Und die Beziehung klappte eben nicht und... Und dann bist du zu ihm hingegangen. Richtig. Eigentlich wolltet ihr zusammen essen. Ja, das haben wir auch noch getan, aber... Und was ist dann weiter geschehen nach dem Essen? Ja, dann ist er über mich hergefallen. Anzeichen gab es keine, nein. Dann gab es einen Streit vorher? Nein, gar nichts. Ach, es gab keinen Streit? Nein. Also ihr habt fertig gegessen und dann ist er, wie kann ich mir das vorstellen, dann ist er aufgestanden und... Ja, er wollte mich im Arm nehmen und das wollte ich nicht. Und, ja, er war eben so eigenartig, dass er so zu mir gesagt hat und mich an sich gedrückt hat und was hat er denn das kannte zu dir ich gesagt? Vorher nicht. Was hat er denn zu dir gesagt? Ja, dass ich zu ihm gehören würde. Hm. Und dass ich nicht mehr aus der Wohnung käme, nur dass ich über den Balkon rauskäme. Das was? Dass ich nur über den Balkon rauskäme und da habe ich Todesängste bekommen. Das glaube ich. Ich dachte, ich würde nie wieder da rauskommen. Weil ich ihn so einfach nicht kannte. Also ein ganz anderes Gesicht zeigte sich da plötzlich von dem Mann. Ja. Ist es dann direkt nach diesen Sätzen zu der Vergewaltigung gekommen? Ja. Ja, ich habe ihn angefleht. Und ich hatte einfach keine Chance. Ich habe mich gewehrt und... Hättest du die Möglichkeit gehabt oder hast du geschrien oder war das zu gefährlich und du hattest Angst? Ja, ich hatte Angst. Verstehe, ja, ja. Ich habe mich so versucht zu wehren, aber ja, ich hatte auch Verletzungen und ich hatte einfach Angst, dass ich da einfach nicht mehr wegkomme. Ja. Dann hat er das getan. Mhm. Als das vorbei war, wie ging es dann weiter? Ich bin hinterher nach Hause. Er hat dich dann gehen lassen? Ja. Er hat mich danach noch gefragt, ob ich was trinken möchte. Hat er dir gedroht, dass du niemandem was sagen sollst? Nein, gar nichts. Er fand das dann ganz normal, oder? Ja, ich weiß nicht, ob er überhaupt, ob ihm überhaupt bewusst war, was er da getan hat. Mhm. Dann bist du gegangen, hast du die Wohnung verlassen. Ja. Im Schock und in wahrscheinlich tiefster Angst. Ja. Ich bin nach Hause und habe erstmal geduscht und musste mich übergeben. Und dann? Bin ich den nächsten Tag erstmal arbeiten gegangen. Hm. Hast niemandem was gesagt? Ich habe dann mit einer Freundin gesprochen und bin dann hinterher zum Arzt. Am nächsten Tag? Zur Polizei. Aber am nächsten Tag erst? Ja. Hm. Hat die Freundin dich dazu ermuntert, zur Polizei zu gehen? Ja, mehrere. Ach, dann hast du doch noch mit mehreren Leuten gesprochen? Ja. Mit der Freundin und mit wem hast du noch geredet? Also mit guten Freunden. Ach so. Hm. War dieser Weg zur Polizei ein schwerer Weg? Einerseits schon, weil ich musste dort alles erzählen. Eben, davor hat man doch auch Angst oder man schämt sich und es ist einem peinlich. Natürlich, das ist ganz schlimm für einen. Und die fragen ganz konkrete Sachen. Und ja. Hm. Ich musste ja alles haargenau erzählen und auch die Untersuchung beim Gynäkologen eben. Und das war alles sehr, sehr schlimm. Du hast gerade gesagt, du hattest auch Verletzungen. Hattest du Verletzungen im Genitalbereich? Nein, ich hatte Bisswunden. Bisswunden? Ja. Der hat dich während oder bei der Vergewaltigung gebissen? Ja, weil ich mich gewehrt habe und weg wollte. Wohin hat er dich gebissen? In die Schulter. Hm. Ich hatte eben überall Schmerzen. Ich hatte... Wie ist das, wenn... Du bist ja nun einen Tag nach der Tat zum Gynäkologen gegangen? Ich bin zwei Tage danach. Zwei Tage sogar? Ja. Hm. Konnte der Gynäkologe da noch etwas feststellen, was für dich wichtig ist und was beweiskräftig ist? Also so ist es aussieht nicht, aber ich musste meine Unterwäsche abgeben und wie gesagt, es hatte wohl alles soweit auch ausgereicht, dass der Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat. Ja. Doch eine Frage zu der Vernehmung bei der Polizei. Wie geht es eigentlich, wenn bei der Polizei Frauen vernommen werden, die eine Vergewaltigung erlitten haben? Machen das dann nur Frauen, Polizistinnen oder? Ja. Ja. Ja, da wird dann schon sehr viel Rücksicht genommen. Wie viele Frauen sind dann da? Zwei Polizistinnen? Erst eine normale Beamtin und die schaut erst, ob da was dran ist und dann wird die Kripo eingeschaltet. Hm. Also du kannst von deiner Seite aus sagen, das war zwar schwer, das nochmal zu sagen, aber die haben das schon sehr behutsam und einfühlsam auch gemacht, diese Befragung. Ja, sehr. Wann? Hm. Also ich muss sagen, dass sie sehr viel Rücksicht genommen haben. Hm. Weil ich bin auch sehr froh und dankbar, dass ich so gute Freunde an meiner Seite hatte. Ja, ja, ich habe mich gar nicht mehr rausgetraut. Ich hatte Panikattacken. Ich war 8 Wochen in der Klinik. Mhm. Und hast du ihn denn seitdem nochmal gesehen? Ja. Wo hast du ihn gesehen? Er ist mir per Zufall beim Weg gelaufen. Und wie hast du reagiert und wie hat er reagiert? Er hat gelacht. Er hat gelacht? Ja, und ich habe mich versteckt und habe Panikattacke. Also ich habe zwischendurch mal Panikattacken und... Er hat gelacht. Wusste er da schon, dass du Anzeige erstattet hattest? Ja. Ja. So, jetzt steht die Gerichtsverhandlung bald an. Ja. Wann genau? Im April. Mhm. Das heißt, dann wirst du ihn wieder sehen im Gerichtssaal? Ja. Wie ist dein Gefühl, wenn du an diese Gerichtsverhandlung denkst? seitdem ich das jetzt weiß, geht es mir schon sehr schlecht wieder. Ich habe sehr viele Albträume und dass ich das jetzt alles so nochmal wieder erzählen muss. Und das ist schon sehr schlimm, obwohl ich sagen muss, dass es schon ganz wichtig ist, dass wenn einem Gewalt angetan wurde, man auch denjenigen anzeigt. Finde ich auch, finde ich auch. Aber mir ist auch klar, dass das für die Opfer ein schwerer Weg ist. Nun sind anderthalb Jahre vergangen und da muss man alles wieder von vorne auf, es wird alles wieder aufgewühlt und man muss sich... Besonders das Schlimme ist, er hat sein Leben weitergeführt und ich musste erstmal sehr lange jetzt dafür überhaupt kämpfen, dass es mir überhaupt heutzutage so gut wieder geht. Hat er denn versucht, nochmal mit dir privat Kontakt aufzunehmen danach? Also nach der Tat hatte ich mehrere Anrufe, es wurde aufgelegt immer wieder und waren Polizisten auch noch bei mir zum Gespräch und die haben mir dann auch gesagt, wenn das öfter vorkommt, soll ich das nochmal melden und das habe ich dann auch getan. Es waren so 5-6 Anrufe, die ich nochmal hatte, aber wo immer wieder aufgelegt wurde. Aber dennoch, hattest du auch Angst, dass der vielleicht irgendwie dir auflauert, irgendwo nochmal? Am Anfang schon, ja. Trotz aller Schwierigkeiten, die jetzt damit verbunden sind, mit dieser anstehenden Gerichtsverhandlung, du bereust es nicht, dass du ihn angezeigt hast? Nein. Weil ich weiß, wenn ich das nicht getan hätte, würde es mir heutzutage viel, viel schlimmer gehen. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, das ist jetzt nochmal schwer, die Verhandlung durchzuziehen. Aber letztendlich ist es für dich und für dein Gefühl gut, dass du das dann, dass du es so gemacht hast. Du sagst, du hast Panikattacken und warst auch in Behandlung danach. Hast du jetzt zurzeit auch eine Therapeutin oder einen Therapeuten an deiner Seite? Ja, ich mache das weiterhin, ja. Ja, das musst du auch machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig auch für die Verhandlung, dass du da stabilisiert wirst, dass du sprechen kannst vorher, nachher. Kann dein Psychiater oder Psychologe eigentlich mit in die Gerichtsverhandlung? Ich bin beim Heilpraktiker momentan. Ja, dürfte der mit, dass du einfach so ein gutes Gefühl hast, dass da jemand an deiner Seite ist? Ich habe Personen, die mit mir kommen und ich denke, das wird mir reichen. Also mein Heilpraktiker macht Heilhypnose mit mir auch und stärkt mich da nochmal. Und ich denke, das ist dann... Wenn du heute ein Gefühl beschreiben solltest... Was für ein Gefühl hast du für diesen Täter heute? Ja, schon irgendwo Hass und Ekel. Ramona, ich bin froh, dass du, ich bin schon auch froh, dass du es gemacht hast und das auch dann so tapfer durchgezogen hast bisher. Ich bin auch sicher, dass du es weiter schaffen wirst, weil es der richtige Weg ist. Sicher auch in der Hoffnung, dass irgendwann der Hass weg ist, dass dir diese Person irgendwann ganz egal sein wird. Das würde ich dir wünschen, weil du ihn dann loslassen könntest und er dich auch loslässt. Ich habe den Anruf auch insofern in der Richtung etwas verstanden, dass du auch Frauen Mut machen möchtest, sich zu melden, wenn so etwas passiert ist. Genau. Wenn es auch noch so schwer ist. Und auch egal, wie lange das her ist. Weil ich denke schon, dass man sein Leben sonst gar nicht mehr irgendwo auf die Reihe bekommen kann. Ja. Ich hatte auch Probleme, dass ich nach der Klinik anfing, mich selber zu verletzen. Und wie gesagt, ich bin froh, dass ich auch nach der Klinik so gute Hilfe hatte. Und selber, man muss eben sehr, sehr viel selber auch arbeiten, dass es einem dann wieder gut geht und ins Leben zurückfinden kann. Also Ramona, ich wünsche dir, dass du diese Zeit der Gerichtsverhandlung gut überstehst. Danke. Und ich möchte dir gerne anbieten, das war ja sicher jetzt auch nochmal etwas aufwühlend für dich, darüber hier so in der Öffentlichkeit zu sprechen, dass wir dich nochmal anrufen und dass meine Psychologin nochmal ein paar Worte mit dir spricht. Ja. Das machen wir natürlich sehr gerne. Und ich halte die Daumen für die nächsten Wochen und Monate. Danke sehr. Und hoffe, dass es dir dann bald wesentlich besser geht und dass die Sache irgendwann dann doch ferner wird. Ja. Alles Gute von Herzen, Ramona. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Hier ist David, der ist 24. Guten Morgen, David. Guten Morgen, Domi. Damian. Hallo David, um was geht's bei dir? Also ich habe vor Ende Dezember hatte ich eine Frau übers Internet kennengelernt, mit der ich jetzt auch ziemlich viel Kontakt habe. Also quasi täglich schreiben wir und oder telefonieren. Noch nicht gesehen? Gesehen noch nicht, nur über Fotos. Also es sah eigentlich zeitweise schon danach aus, dass eine Beziehung daraus werden kann und dass man sich auch gerne treffen möchte. Das ist dann, dazu ist es aber nie gekommen. Warum nicht? Bisher, also... Ist ja schon eine ganze Weile her jetzt, dass ihr euch kennengelernt habt. Ja, also wir haben jetzt seit Anfang Januar diesen täglichen Kontakt eigentlich. Ja, immerhin. Und also mein Problem ist auch eigentlich, also ich hatte vorher noch nie eine Beziehung. Ja. Und auch meine bisherigen sexuellen Erfahrungen, das waren von 13 Frauen, waren 12 Prostituierte. Das waren 13 Frauen bisher? Ja. Und das waren immer Prostituierte? Ja, abgesehen von einer. Achso, abgesehen von einer. Okay, jedenfalls, ich hatte ich vermute anfangs, als wenn wir uns treffen wollten, ist sie halt immer so ein bisschen ausgewichen. Und anfangs war es halt, ich hatte ihr von dieser einen Frau erzählt, mit der ich Sex hatte. Das war Anfang Dezember. Ja. Nur hatte ich da natürlich, ich meine, klar, wir haben uns da gerade erst kennengelernt und dann stelle ich mich nicht damit vor, dass ich bisher nur Sex mit Prostituierten hatte. Und habe ihr halt nur von dieser einen erzählt. Und da war es halt so, eigentlich war das eine Frau, die mir relativ unsympathisch war. Und sie hat aber, wir saßen im kleinen Kreis mit Freunden und sie hat den ganzen Abend von Sex geredet und es war offensichtlich, dass sie das will. Und unter, eigentlich, wie gesagt, war sie mir unsympathisch und ich hätte das so nicht gewollt normalerweise, aber da es für mich irgendwie was Neues war, dass da eine Frau ist, die mal kein Interesse an mir zeigt, habe ich das dann gemacht. Okay. Seitdem aber auch keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt und diese Geschichte fand sie natürlich, also jetzt die Chatfreundin, die Frau, mit der ich im Moment Kontakt habe, hat das vermutlich so in dem Moment aufgefasst, dass ich da die Frauen flach lege und die dann links liegen lasse. Und sie hatte dann vermutlich Angst, dass ich dass ihr das genauso ergeht. Hast du ihr denn mittlerweile von den Prostituierten erzählt? Ja. Ja, übrigens Zwischenfrage. Wie kommt denn das? Wie kommt denn das? Februar hatten wir das an einem Telefonat oder am 7. Wie bitte? Ja, das habe ich ihr erzählt. Ja, nur Zwischenfrage. Wie kommt denn das, dass du mit so vielen Prostituierten Sex hattest und so wenig, sprich nur einmal, mit einer nicht professionellen Frau? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe oft das Gefühl, dass ich mich einer Frau gegenüber nicht so richtig öffnen kann. Also Unsicherheit. Fällt mir irgendwie schwer, mich da anzunähern. Verstehe. So, jetzt aber mal zu dieser Geschichte mit dem Chat und mit dem Telefon. Wie weit wohnt ihr auseinander? Das ist nicht so weit, vielleicht 30, wenn es hochkommt, 40 Kilometer. Das ist ja ein Klacks. Das ist nicht das Problem. Nee, wie alt ist sie? Sie ist 28. Und von dir aus ging immer wieder jetzt doch die Initiative, sich mal zu treffen. Ja, aber sie will nicht. Ja, sie hat zwar, also sie sagt oft, sie möchte das auch, aber sie sagt, das ist nur, sie fühlt, dass das noch der falsche Zeitpunkt ist. Und jetzt, also vorgestern ist es dann dazu gekommen, wo ich mir jetzt auch mir Vorwürfe machen muss. Die letzten zwei Wochen waren dann ziemlich festgefahren, dass sich auch an der Situation nichts geändert hat. Und dann hatte sie den Vorschlag, man könnte ja eine Pause einlegen, dass man sich ein paar Tage nicht beieinander meldet, um sich darüber klar zu werden, wie die Gefühle jetzt sind. David, ich muss dir mal sagen, ich finde dieses lange Chatten und Telefonieren immer ganz merkwürdig, wenn man relativ nah beieinander wohnt. Es geht nichts darüber, einen Menschen kennenzulernen, indem man ihm gegenübersteht und gegenüber sitzt. Dann erfährt man das meiste von einem Menschen und kann am ehesten urteilen, ob man irgendwie zueinander passt. nicht nur am Telefon oder schon gar nicht beim Chatten und Schreiben. Wenn die Frau da so gewisse Sorgen hat, dass du die Frau unter eine flachlegen willst. Ja, mittlerweile eigentlich auch nicht mehr. Wir haben ja viel darüber gesprochen. Ja, dann soll sie dir doch verdammt nochmal die Chance geben, dass ihr euch mal wirklich Aug in Aug kennenlernt und du auch unter Beweis stellen kannst, dass du vielleicht auch an ihr näher interessiert bist. Ja, nur, also jetzt habe ich halt, als sie vorgestern diesen Vorschlag gemacht hat, man könnte so eine Pause einlegen. Hm. Gestern habe ich halt viel darüber nachgedacht und dadurch, dass es bei mir halt bisher nie mit Frauen geklappt hat, bin ich dann irgendwie in Selbstmitleid versunken und war der festen Überzeugung, dass das jetzt auch auf jeden Fall zum Scheitern verurteilt ist. Mhm. Und habe ihr dann quasi geschrieben, dass ich das ja so eigentlich nicht mehr mitmachen möchte und das beenden will. Mhm. Was mir eigentlich auch sehr schwer gefallen ist, weil ich also ich habe mich wirklich in sie verliebt, kann man sagen. Und die Reaktion? Ja, wir haben uns dann halt quasi erstmal verabschiedet, nur ich bin dann zu Hause, ich habe angefangen auch zu trinken dann gestern, allerdings will ich es jetzt nicht auf den Alkohol schieben, also ich war durchaus noch klar bei Sinn. Was hast du denn gemacht? Nur ich bin dann, irgendwann dachte ich, ich kann hier nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen, Trübsal blasen und weinen, ich gehe jetzt in die Stadt und unternehme irgendwas. Und du warst? Und dann bin ich nochmals zu einer Prostituierten gegangen. Das habe ich mir jetzt schon gedacht. Ja. Pass mal auf. Und hat sie sich gemeldet. Ich hatte ja irgendwie gedacht, dass es dann vielleicht vorbei ist und war darüber natürlich auch traurig. Dann hat sie sich gemeldet, worüber ich mich auch sehr gefreut habe, weil ich ja eigentlich nicht wollte, dass es vorbei ist. Und was hat sie gesagt? Also ich habe ihr das auch sofort gestanden und sie war natürlich sehr verletzt. Ja. Ich mein, klar, also, ihr beiden Süßen, ich glaube, ihr macht es euch auch ein bisschen sehr schwer. Ja. Dass du da gefrustet warst und dann nochmal ausgebrochen bist, finde ich auch nicht so schlimm, muss ich dir sagen. Du bist mit dieser Frau noch gar nicht zusammen, das ist nur eine sehr abstrakte Ebene, auf der ihr da verkehrt. Schwamm drüber. Jetzt mal Butter bei die Fische. Das heißt, ihr müsst euch treffen, Mensch. Ihr müsst euch treffen. Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum man sich nicht trifft. Von ihr verlangen. Doch, finde ich schon. Weißt du, willst du noch die nächsten 2 Monate dieses komische, gefrustete Hin und Her mitmachen? Nein. Wenn ihr so nah beieinander wohnt, was spricht dagegen zu sagen, morgen treffen wir uns auf einen Kaffee oder irgendwo in der Kneipe? Nichts spricht dagegen. Du musst ihr das ja nicht so sagen, dass du sie massiv unter Druck setzt, sondern sag ihr das freundlich. Du hast, dass du wirklich das große Interesse hast und du dich sehr gerne mit ihr treffen möchtest. Und man kann das ja auch freundlich ein bisschen fordernder sagen. Dann jeden Tag Nachfrage klingt das natürlich nach unter Druck setzen. Ja, dann ist es halt so ein bisschen. So what? Dann ist es halt so, David. Ich verstehe diese Zurückhaltung nicht. Verstehst du das? Ja, so ganz nicht. Nee. Nein. Mensch, Zeitverschwendung ist das. Und ihr habt euch ja schon Zeit gelassen. Ich meine, ihr seid ja nun schon seit Ende November in Kontakt. Ja, Ende Dezember. Ende Dezember. Aber immerhin, das sind ja schon Wochen. Wir haben jetzt schon bald März. Ja. Also, mach es. Schlag ihr vor, dass man sich jetzt trifft und dass dir sehr viel dran gelegen ist. Also sie hört, glaube ich, auch gerade zu. Ach so. Das ist natürlich jetzt ganz pfiffig. Also liebe Freundin oder Chat-Freundin oder Bekannte von David, ich finde das wirklich gut, wenn ihr beide euch treffen würdet. Dann kannst du ihm auch mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, was er so für einer ist. Dass er jetzt einmal da wieder ausgeschert ist, mein Gott, ist nicht so schlimm, war ja auch irgendwie ein bisschen zu Ende zwischen euch beiden. Und so richtig seid ihr ja auch nicht zusammen. Gib ihm eine Chance. So, wenn es nichts ist, wenn ihr euch getroffen habt, dann Strich drunter. Dann ist es halt so. Dann ist es halt so, genau. Ich hoffe mal, dass sie zugehört hat, David. Ja, das hat sie auf jeden Fall. Ja, also ich würde euch wirklich sehr wünschen, euch beiden, dass ihr euch trefft und einfach nur mal, gebt euch doch mal eine Chance. Und wie gesagt, die beste Chance ist die Realität, nicht das Telefon und nicht der PC. Ja? Okay. Alles Gute und viel Glück wünsche ich euch beiden. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Martina, 45, guten Morgen. Guten Morgen. Martina, um was geht's bei dir? Ja, es geht einfach bei mir um einen Suizidversuch von meiner Tochter. Der ist aber jetzt schon 4 Jahre her. Sie hat sich ganz gezielt vor einen Zug gelegt, sowie der Enkel. Ganz klar Bilanztod gezogen. Na, der ist, glaube ich, auf den Zug zugelaufen, soweit ich mich erinnern kann. Genau, meine Tochter hat sich genauso von Zug gestellt, hat den Lokführer noch gesehen. Ich kann mittlerweile Lokführer verstehen, die sagen, die fühlen sich missbraucht von Selbstmördern. Ja. Meine Tochter hat es genauso gemacht. Also deine Tochter hat sich auf eine Schiene gestellt? Ja. Und der Zug kam an und sie konnte dem Fahrer in die Augen gucken? Sie ist sogar den Gleis ganz rausgelaufen bei uns in Bremen. Und ein ICE hat sie sich wirklich ausgesucht, der Speed hat. Aber was sie nicht wusste, dass die neuen ICE-Züge einen Puffer unten haben, dass selbst ein Meter, bevor man sich hinlegt, ein Puffer rauskommt, man wird zur Seite gedrängt. Mhm. Und meine Tochter war damals sehr leicht, 45 Kilo, ist also dann, hat den Lokführer noch gesehen, in die Augen geguckt, hat vorher ihre Tasche abgelegt, nur mit Personalausweis, das hat sie mir später erzählt, warum sie es gemacht hat, weil sie gedacht hat, Mama, wenn ich Matsch bin, soll man wenigstens wissen, wer ich bin. Wie alt war die Tochter? 16. 16. Und dann hat dieser Puffer hat deine Tochter zur Seite geschoben. Genau, und dadurch wurde sie von Kopf bis Fuß, also bis zum Becken aufgerissen. Also sie hat ja einen Sog gehabt dann. Mhm. Sie ist dann schwer verletzt gewesen. Das war schon so. Wie geht es ihr denn heute? Heute ist meine Tochter, sie wird jetzt 21 im Mai, sie studiert Germanistik, Journalismus und ist superklasse und ist gesund wieder. Ja. Ist körperlich wieder gesund, ja. Genesen. Warum hat sie das damals getan? Meine Tochter war mit ihrem Leben oder mit sich nicht zufrieden. Sie fühlte sich völlig hässlich. Ist sie ganz bestimmt nicht. Aber sie hat irgendwann mal eine Zeit angefangen, sich auch anders zu kleiden als andere Mädels. So mit 14, so dunkel. Mhm. Nicht gossig, aber dunkel gekleidet. Mhm. War auch nicht schwarz geschminkt, aber sie war anders als alle anderen. Mhm. Das wollte sie auch so sein. Mhm. Aber damit war sie auch ausgegrenzt. Mhm. Sie war also nicht attraktiv oder so, andere Jungs mochten sie nicht gern. Und einsam auch? Ja, würde ich mal sehen. Mhm. Und hat sie eine andere Freundin kennengelernt, die war auch ein bisschen einsam. Ja, und dann viel gekifft. Mhm. Das habe ich gemerkt und habe immer Stress gehabt. Ich habe mich immer dran. Ich bin zu Beratungsstellen gegangen und habe gesagt, meiner Tochter stimmt irgendwas nicht und ich habe Angst. Und ich war, sie ist im Oktober, sie hat es am 4. Oktober gemacht. Ich war vorher noch bei der Beratungsstelle. Das heißt, du hast alle Warnsignale eigentlich wahrgenommen und auch darauf reagiert. Ja. Das heißt, du musst dir da keinen Vorwurf machen. Ja gut, macht man immer. Natürlich. Klar. Was glaubst du? Das ja, sicher. Sowieso. Ja. Aber ich habe alles irgendwie versucht. Ich bin zur Beratungsstelle. Es gibt ja so eine Kinder- und Jugendberatungsstelle für Eltern und deren Kinder. Bin hin und habe gesagt, oh, ich komme nicht klar und ich weiß nicht. Mhm. Und da haben sie ganz klar zu mir gesagt, hören Sie zu, wenn Ihre Tochter hier selber nicht herkommt, können wir nichts tun. Mhm. Das ist so. Sag mal, Martina, als du dann davon erfahren hast, da muss doch für dich die Welt zusammengebrochen sein. Ja. Das Schlimme war, meine Tochter war 2 Stunden vorher, das war alles durcheinander. Ich bin zu früh von der Arbeit gekommen, da hat sie nicht mit gerechnet. Mhm. Sie hat es an diesem Tag geplant. Dann war sie durcheinander und ich war hier. Und dann hat sie in dieser Zeit, dann ist sie aus dem Haus gegangen, da hat sie ihre Tagebücher erstmal in Container geschmissen. Mhm. Kam wieder zurück, hat geklingelt und ich war ja da. Und da ist sie, und dann sag ich, warum bist du so hübsch angezogen? Du willst ja zur Arbeit. Ich arbeite mit Behinderten und sie arbeitet da auch, hat da auch damals nebenbei gearbeitet. Und da habe ich gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Die geht woanders hin. Mhm. In 2 Stunden rufst du auf der Arbeit an, um 4 Uhr, ob sie wirklich da ist. Mhm. So, sie ist um 2 Uhr gegangen. Und ich wollte um 4 Uhr anrufen und um 4:05 ging bei mir das Telefon. Dann rief auf mal an, ja, Bundespolizei, Bremer Hauptbahnhof, sind Sie Frau so und so? Ich sage, ja, Ihre Tochter hat einen Unfall gehabt. Ich sage, hä, kann gar nicht sein, meine Tochter ist auf Arbeit. Nein, Ihre Tochter hat hier einen Unfall gehabt im Bremer Hauptbahnhof. Ich sage, was für ein Unfall? Ihre Tochter wollte sich das Leben nehmen, die ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Ich sage, lebt meine Tochter? Das können wir nicht sagen. Sie müssen dahin. Wie schwer verletzt war sie? Du hast das klang gerade dramatisch, wie du es beschrieben ja, hast. Ja, Lungenriss, da war Bruch oben an den Rippen und war der Kopf auch verletzt? Kopf, klar, Gesicht, Narben und alles ja. Und Schlüsselbeinbruch, alles. Hing ihr Leben eine Weile am seidenen Faden? Ja. Ja, also es hätte durchaus sein können, dass sie an den Folgen noch hätte sterben können. Ja, und ja. Ich bin dann nur in die Klinik, irgendwie, ich war gar nicht mehr klar und hab nur einen Nachbar angerufen, ich konnte nicht mal Taxi, und wäre schnell, ich hab einen Nachbar, bringst mich dahin, fahr dahin. Bist du eigentlich alleinerziehend? In der Zeit gewesen? Ja, gut, ich habe mit meinem neuen Lebensgefährten schon zusammen gewohnt, aber ich habe als erstes erstmal den Papa, nein, ich habe meinen Sohn angerufen, er soll seinen Papa anrufen, dass unsere Tochter da irgendwie im Krankenhaus ist, hat sie versucht das Leben zu nehmen. Ich habe meinen neuen Lebensgefährten angerufen, habe ihm gesagt, ne, so, aber dann in dieser Zeit haben alle nur Handys irgendwie, Mailbox. Sag mal, als deine Tochter dann wieder zu Bewusstsein kam, wie lange lag sie im Koma? Sie hat also von diesem Ding, als sie es gemacht hat, auf den Gleisen, weiß sie nichts mehr. Mhm. Sie weiß erst anderthalb Tage später irgendwas, als ich dabei hier war. Wie hat sie denn dann reagiert und wie hat sie sich dir gegenüber geäußert, als ihr bewusst war, was geschehen war und dass sie nicht tot ist? Sie hat ganz klar gesagt, ich will nicht mehr leben. Warum? Und das hat sie auch auf den Gleisen schon gesagt. Mhm. Und ich mach's wieder, hat sie gesagt. Wie lange, ja genau, das wollte ich jetzt fragen, wie lange hat es denn dann gedauert, bis sie eine andere Einstellung zum Leben bekommen hat? Oh, das waren Monate, Domian. Die ist ja 4 Wochen schwer verletzt in der Klinik gewesen. Mhm. Und dann musste ich echt unterschreiben. Und das ist ganz schrecklich für mich. Ich arbeite mit Menschen, die in einer Einrichtung leben, die Unterbringungsbeschluss haben. Mhm. Und ich musste mit der Richtung echt vor live meiner Tochter sagen, sie kriegt einen Unterbringungsbeschluss, dass sie eingeschlossen wird. Ja, aber das war für sie wichtig, zum eigenen Schutz. Ja, aber meine Tochter wollte es nicht. Wie ist es heute? Heute ist sie eine junge Frau, sie studiert, sagst du gerade. Ja. Wie steht sie heute zu dem, was sie damals gemacht hat? Sie hat mir heute Abend noch gesagt, sie ist über die Erfahrung froh, die sie gemacht hat. Ist ja schön, deine Gedanken. Ich sage, aber es hätte ja auch tödlich ausgehen können. Mhm. Das Schlimme ist, dass ihre Freundin sich 6 Wochen später erhängt hat. Mhm. Und das ist das Allerschlimmste. Mhm. Und ihre Freundin hat mitgekriegt, dass wie schlimm das ist, wenn jemand fast geht. Und ihre Freundin hat sich erhängt und ihre Eltern haben mir Vorwürfe gemacht. Und das ist das Allerschlimmste da drin. Haben irgendwie. Dir Vorwürfe gemacht? Ja. Warum? Die Eltern von dem Mädchen haben dir Vorwürfe gemacht? Ja, weil das Mädel hat bei uns irgendwie lange Zeit gelebt. Irgendwie, für mich war das klar, das Mädel lebt bei uns. Ist eine tolle. Die Eltern haben sich aber nie drum gekümmert, wo das Kind ist, sag ich jetzt mal. Und dann war das Kind verschwunden. Nina hat sich versucht, das Leben zu nehmen und 4 Wochen später war das Mädel verschwunden. Und dann riefen mich die Eltern oft mal an, oh, wo ist denn Christine? Ist sie bei Ihnen? Schläft sie bei Ihnen? Weil sie immer bei uns war. Ich sag, nee, die ist nicht bei uns. Und anderthalb Jahre lang war dieses Mädel bei uns immer, jedes Wochenende. Und ich kannte die Eltern gar nicht. Dann ist so ein Vorwurf wahrscheinlich so eine Verzweiflungsemotion, dass sie... Noch eine Frage zu deiner Tochter, Martina. Ja. Du sagst, sie sagt, sie ist froh über diese Erfahrung. Das ist ja eine existenzielle Erfahrung, die sie gemacht hat. Hast du den Eindruck, dass sie heute gerne lebt? Ja. Ja. Ja. Doch. Mhm. Wirklich. Das ist wirklich so. Aber trotzdem muss ich immer wieder sagen, ich würde heute auch immer noch sagen, ich habe zwar erkannt... Und viele sagen, ich habe es nicht gemerkt. Ist auch in Ordnung. Ich habe ein halbes Jahr vorher Ostern noch mit meiner Schwester drüber geredet. Und dann sage ich, ich mache mir echt Sorgen. Ich habe Angst, dass Nina sich das Leben nehmen könnte. Und dann sagte meine Schwester noch immer zu mir, Martina, jeden Wochen, wenn Krabben im Kühlschrank stehen, dann weißt du doch, deiner Tochter geht's gut. Und gut, ich habe mich nicht drauf verlassen. Aber trotzdem denke ich schon, was ich jetzt, also ich habe selber eine Therapie machen müssen durch. Ja, das war für dich genauso ein einschneidendes Erlebnis wie für sie. Ja, aber man kann es, also der Unterschied ist, dass meine Tochter da wahrscheinlich besser mit leben kann, als ich habe immer noch, gut, jetzt nicht mehr Angst, aber ja, gut, ein bisschen bleibt noch. Absolut, kann ich verstehen. Aber man muss einfach ganz klar sagen, wenn solche Menschen, die das so planen, nicht jetzt irgendwie Kurzschlusshandlung oder auch die Enkel, das kann man nicht verhindern. Nein. Martina, meine Sendung ist gleich rum. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir, deine Familie alles Gute. Ja. Tschüss. Vielen Dank. Gerne, tschüss. In der Technik, Uwe Petersen. Bis morgen, 1 Uhr. Mach's gut. Gute Nacht.